Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Auch dieses Jahr waren wir an den Libertärentagen in Dresden beteiligt, die vom 4. bis zum 10. September stattfanden. Unter anderem gaben wir dort einen Input zu internationalen anarchistischen Radioprojekten heute und sprachen mit den TeilnehmerInnen über neue Ideen in diesem Bereich. Wir begleiteten die Tage aber auch als Radioprojekt. Im Folgenden möchten wir euch die Komplettfassung eines Interviews präsentieren, das wir mit einer Organisatorin der Libertären Tage geführt haben. Teile dieses Interviews sowie weitere Eindrücke hatten wir bereits für eine Collage genutzt, die auf Deutsch im September-Rückblick des Libertären Podcasts Aufnahme fand und auf Englisch in der aktuellen Bad News-Sendung des internationalen Netzwerks anarchistischer und antiautoritärer Radioprojekte. Alle Links zu den Sendungen findet ihr auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Jetzt aber mal los mit dem Interview. Ja, hallo. Ich spreche jetzt hier mit einer Organisatorin der Libertären Tage dieses Jahr und wollte einfach mit dir ein bisschen reden über das, was hier passiert ist und was die Idee dahinter ist. Also vielleicht fange ich kurz an. Ich glaube, das sind die vierten Libertären Tage. Die ersten haben so 2010, 11 stattgefunden und wurden damals vom Libertären Netzwerk Dresden organisiert. Dann gab es quasi so eine Pause, was damit zu tun hat, dass sich das Netzwerk ab einem bestimmten Punkt aufgelöst hatte. Und letztes Jahr wurden die zum ersten Mal wieder reaktiviert. Das heißt, letztes Jahr und dieses Jahr haben sie quasi wieder stattgefunden. Die Idee ist quasi, libertäre, anarchistische, antiautoritäre Ideen durch verschiedenste Veranstaltungen und Themen präsent zu machen. Und das halt gebündelt in einer Woche, um quasi einfach ein bisschen mehr Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit zu erreichen. Und ja, sozusagen Leute können dann für sich so ein bisschen fokussieren auf diese Woche und können sich da so ein paar Sachen raussuchen. Und tatsächlich funktioniert das Konzept so auch eigentlich ziemlich gut. Wir haben sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr sind ziemlich viele Leute, die die Vorträge besuchen. Und es ist auch nicht so ein klassisches Vortragspublikum. Also klar, es gibt einfach schon von den anarchistischen organisierten Gruppen Menschen, die kommen. Aber tatsächlich ist so zu beobachten, dass ein Publikum kommt, was eigentlich sonst nicht unbedingt so präsent ist. Und diese Mischung ist eigentlich ziemlich spannend. Also dass quasi Leute, die noch nicht so organisiert sind, kommen und Leute, die auch schon organisiert sind. Und vor allem, wenn ich vergleiche zu letzten Jahr, war halt gerade bei den Einführungsveranstaltungen, waren halt super, super viele Leute. Und dieses Jahr war es halt so, dass die Einführungsveranstaltungen gar nicht mehr so doll besucht waren, aber dafür eben die Leute mehr auch an den vertiefenderen Themen dann Interesse hatten. Was meinst du, was ausschlaggebende Punkte waren, warum so eine Mischung gelingt? Ja, ich bin mir tatsächlich so nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt schon viele Menschen, die so eine anarchistische oder antiautoritäre, libertäre Ideen in ihrem Kopf haben, aber nicht zwangsläufig in so eine Organisierung eingebunden sind. Naja, ich meine, das hat was auch mit einer Szene in Deutschland zu tun, die jetzt, wo Anarchisten eigentlich eher belächelt werden und es einfach keine stark anarchistische Bewegung eigentlich gibt, sondern eher so eine linke. Und ja, ich glaube, Menschen oft einfach gar nicht so Anknüpfungspunkte finden, um sich tatsächlich dann aktiv in Gruppen zu organisieren, sondern das wahrscheinlich eher noch auf so einer Projektebene basiert, also tatsächlich eher in der Praxis durch Projekte, Hausprojekte oder Werkstattprojekte oder landwirtschaftliche Projekte. Also genau, dass quasi Menschen mit so einen utopistischen Ideen, so einen freiheitlichen, scheinbar mehr in so Praxissachen organisiert sind und nicht unbedingt, also ja, also ich würde das auch nicht so absolut sagen, aber dass es auch so eine Tendenz ist. Und die aber dann für so eine Reihe halt, wo sie sagen, okay, es gibt verschiedene Sachen, die mich interessieren, halt dann einfach vorbeikommen. Und damit die Leute ein bisschen einen Eindruck gewinnen, was da für Themen sind, könntest du da ein paar konkrete Sachen nennen? Also was zum einen für uns ein wichtiges Thema war, was sich in verschiedenen Workshops wieder gespiegelt hat, war jetzt einfach die Nähe zu den Wahlen. Deswegen war auch der Slogan dieses Jahr von den Libertären Tagen, wir wählen die Anarchie. Und genau, es gab quasi verschiedene Workshops und Vorträge zu Demokratiekritik, Parlamentarismus, Repräsentationssystem und aber auch die Suche nach eigenen Perspektiven und so eine Frage, wie können wir uns aber solidarisch organisieren als eine Alternative eben zu einem parlamentarischen Repräsentationssystem. Genau, das war so ein Schwerpunkt für uns. Ja, dann gibt es so verschiedene Knast und Strafe, gab es einen Workshop sozusagen, um solche Justizsystem, aber auch Knastsystem zu kritisieren. Es gab einen Tag, wo es verschiedene feministische Veranstaltungen gab, da zum Beispiel einen Stadtrundgang feministischen und eine historische Perspektive auf anarchistisch-feministische Positionen, aber auch eben eine aktuelle, also Anmerkung zu aktuellen Debatten, eine Kritik an Queertheorie. Also was, glaube ich, ziemlich cool war, wir dieses Jahr einen Wheelchair-Skating-Workshop, das heißt Menschen mit und auch ohne Rollstuhl konnten daran teilnehmen, weil es eben Rollstühle gab, die zur Verfügung gestellt würden. Das heißt, auf der einen Seite so, also der Anspruch von den Menschen, die den Workshop machen, ist so ein bisschen Empowering von Leuten, die selber im Rollstuhl sind, um zu zeigen, hey, das gibt's ganz viel Potenzial. Und neben so klassischen Sportarten, die Leute halt bisher so machen, ne, die halt alles so gibt, wie alle Leute das so machen, halt Skaten einfach ein bisschen cool ist. Und aber eben auch Menschen die Möglichkeit zu geben, die nicht im Rollstuhl sind, so ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, also wie ist das eigentlich, ne? Darauf angewiesen oder eben eigentlich eben nicht darauf angewiesen zu sein, aber wie fühlt sich das denn an, in so einem Rollstuhl zu sitzen und genau da einfach so ein bisschen Horizonte zu öffnen. Ja, keine Ahnung, es gab super viele. Es gab ein Free Market am Wochenende. Zum einen so Kinderkleidung Austausch, das ist so ein Projekt, was es eigentlich länger in Dresden gibt. Wir haben das so ein bisschen verknüpft jetzt mit noch einem Bücher-Free Market und um einfach so ganz praktische antikapitalistische Alternativen aufzuzeigen, die eigentlich super simpel sind, aber offensichtlich auch nicht immer so klar. Ja, du hast jetzt schon den Free Market erwähnt. Ich meine, so eine Veranstaltungsreihe oder so eine, die libertären Tage bestehen nicht nur aus Veranstaltungen. Was gehört denn noch alles dazu? Genau, na, wir haben eigentlich am Montag angefangen auch noch, da gab es einen Film, den wir, wo es uns auch wichtig war, dass wir den so ein bisschen im öffentlichen Raum zeigen, um auch irgendwie, ja, einfach ein bisschen eigene, was eigentlich auch der Anspruch der ganzen Woche ist, eigentlich immer so neue Orte zu erschließen. Das ist uns so, ist immer so ein bisschen schwierig tatsächlich dann. Ist auch immer so ein bisschen wetterabhängig. Aber genau, am Montag, das hat ganz gut funktioniert, quasi auf so einem öffentlichen Platz den Film zu zeigen und auch Essen anzubieten. Genau, dann gab es den Free Market. Ich überlege gerade, also wir waren dieses Jahr tatsächlich sehr vortrags- und workshop-lastig. Aber nö, also genau, mit dem Action-Workshop eigentlich, mit dem Rollstuhlskaten hatten wir auf jeden Fall eine sehr sportliche Komponente. Genau, es gab einfach jeden Abend, genau, gab es Essen, dass die Leute halt auch, also weil sozusagen es ja war immer darauf angelegt, es findet in einem Ort statt, wo dann mehrere Vorträge sind und genau, Leute dann auch, es wurde halt gekocht von verschiedenen Kochkollektiven und ja, so auch sozusagen verschiedene Gruppen eingebunden, um das so gemeinsam zu gestalten. Ich hatte den Eindruck, dass ihr dieses Jahr sehr viel stärker in Fokus gelegt habt, dass es Tagesthemen gibt und eben auch diesen Tagesort. Was ist da eure Erfahrung mit dem Konzept? Also an sich war das eigentlich genau, gerade Tagesthemen waren eigentlich sehr beliebt letztes Jahr. Ich glaube, eigentlich hatte ich das Gefühl, es ist uns nicht so gut dieses Jahr gelungen. Aber weil wir einfach so viele Veranstaltungen hatten, die jetzt thematisch unterschiedlich waren, beziehungsweise Veranstaltungen zum ähnlichen Thema, die wir aber einfach auf die Woche verteilt haben. Genau, aber da gab es ein positives Feedback letztes Jahr schon, dass es cool ist, so Thementage zu machen. Und Orte, das war halt letztes Jahr ein bisschen das Problem, wir hatten ziemlich viel Parallelveranstaltungen gemacht und das wollten wir dieses Jahr nicht so doll machen, weil es einfach schade ist, weil Leute sich dann erstens entscheiden müssen und dann war das Problem auch mit dem Essen, dass wenn Veranstaltungen an verschiedenen Orten stattfinden, ist halt nicht an, also dann ist einfach die ganze Logistik sowohl für die Organisatorin als auch für die Leute, die einfach kommen und sich das anhören, so ein bisschen zu groß. Deswegen hatten wir uns eigentlich gedacht, okay, jeden Tag ein Ort und dann ist es einfach logistisch einfacher und ist auch für alle angenehmer und macht immer so eine schöne Atmosphäre auch, dass du halt einfach so einen Tag hast, an dem hängst du halt an diesem Ort rum, kannst halt ein bisschen eher kommen oder ein bisschen länger bleiben, den ersten oder den zweiten Vortrag anholen oder einfach nur zum Essen kommen. Also hast aber halt Leute da, mit denen du auch schnacken kannst. Also es war eher so, ja, versucht einfach eine entspannte Atmosphäre damit auch zu schaffen. Vielleicht kannst du ein bisschen was vorstellen von den Gruppen und den Orten, die beteiligt waren an den Tagen dieses Jahr? Also die Vorbereitung lief eigentlich dieses Jahr über das anarchistische Netzwerk Dresden. Das heißt, es sind jetzt nicht so explizit Gruppen, sondern es sind halt verschiedene Leute, die sich irgendwie so in dem Netzwerk organisieren, die sich an der Vorbereitung beteiligt haben. Und wir haben halt geguckt, also für uns war es wichtig, dass wir eben selbstorganisierte, nicht kommerzielle Orte aussuchen für unsere Veranstaltungen. Und tatsächlich ist Dresden dann doch immer größer als gedacht. Das ist eigentlich ganz cool. Das heißt, am Montag waren wir halt im Interurban. Das ist ein relativ neuer, selbstverwalteter Ort, der so eher so ein bisschen von Künstlerinnen auch bespielt wird. Und eben, wie gesagt, danach waren wir draußen, einfach auf dem Platz. Und am Dienstag waren wir im Hall of Fame. Das ist auch schon ein länger bestehender, selbstverwalteter Ort, die auch ein relativ breites Spektrum eigentlich von künstlerisch-politischen Veranstaltungen machen und da super offen sind. Und tatsächlich auch die Erfahrung mit beiden Räumen so, dass sie so ziemlich unkompliziert sind und total offen waren für unsere Ideen und Vorstellungen. Also das fand ich ziemlich angenehm. Es war gefühlt weniger bürokratisch als mit den explizit linken Orten. Ja, dann Platz, da hatten wir letztes Jahr auch schon dabei. Das ist ein Nachbarschaftscafé in Löbdau. Und ja, dieses Jahr auf jeden Fall die Betriebsküche. Also es ist ein mega cooler Ort. Es ist ein Hausprojekt, was es noch nicht so lange gibt, das über das Mietshäuser-Syndikat erworben wurde. Und die haben halt einen großen öffentlichen Bereich. Hatten halt auch Glück, dass sie barrierefreie Förderung bekommen haben, weshalb einfach der Ort auch zugänglich war. Wir haben auch da 2 Tage hintereinander Veranstaltungen gemacht. Und das ist natürlich super schön, einfach einen Ort zu haben, wo einfach mehr Menschen einfach, ja, Zugang zu haben. Ne? Das war irgendwie ziemlich wichtig, auch immer zu gucken, wo wir sein können. Das geht halt nicht immer. Es gibt einfach super viele Räume, die ganz viele Treppenstufen haben oder whatever. Aber genau, das war, ist halt ziemlich cool. Das ist so ein, das sind dann auch so eine neue Erfahrung, einfach mit so Gruppen zu tun zu haben, mit denen wir einfach vorher auch noch nicht oder die einfach vorher gar nicht präsent war oder so als Akteur hier aktiv waren. Das hat alles super funktioniert. Und halt jetzt am Wochenende waren wir dann halt noch hier im Freien Radio in Dresden bei Coloradio, wo es auch heute 2 Workshops gab, beziehungsweise eigentlich 3, noch mit dem CCC gemeinsam. Also es ist halt im Zentralwerk, das ist ein großes genossenschaftliches Projekt, wo sich verschiedene kleinere Initiativen auch organisieren. Also wir versuchen halt dadurch, dass wir eben die verschiedenen Orte aussuchen, zum einen eben diese Orte auch vorzustellen, dem Publikum, und die damit halt eben einfach einzubinden in das Konzept der Libertären Tage. Und auch aufzuzeigen, wie eben so selbstorganisierte Räume funktionieren können. Was mich noch interessieren würde, wäre tatsächlich, wie so eine Ausstrahlung nach außen funktioniert. Ob das medial irgendeine Art von Wahrnehmung gegeben hat dazu, ob Leute, die tatsächlich erst jetzt mit dem Anarchismus richtig in Berührung gekommen sind, dazu kamen. Was ist da eure Einschätzung? Es gibt in Dresden so ein Medienportal im Internet, das heißt AdMe. Die berichten so über Dinge, die in Dresden passieren, aus einer alternativen Perspektive, vielleicht kann man es grob so sagen. Und die haben halt schon viele Werbung für uns gemacht. Und das ist eigentlich durchaus ziemlich wichtig, weil das so eine Seite ist, die also über die Szene hinaus auf jeden Fall eine Wirkkraft hat. Das heißt, Leute, die jetzt sich irgendwie als alternativ verstehen, tatsächlich da auch Sachen lesen, Veranstaltungstipps lesen und die Beiträge. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ansonsten habe ich das Gefühl, dass halt, oder warum ich es ja auch wichtig finde, dass es diese libertären Tage gibt, dass es eben so eine diffuse Idee von einer linksalternativen, radikalen, wie auch immer verorteten Szene gibt in Deutschland, aber zum Beispiel eben so explizit anarchistische Themen oder anarchistische Perspektiven oft gar nicht so klar oder präsent sind. Und deswegen denke ich, dass durchaus Leute, die sich vielleicht auch als politisch verstehen oder irgend so ein Gefühl dazu haben, auch durchaus das erste Mal mit so anarchistischer, vielleicht so theoretischer oder auch praktischen Ideen in Berührung kommen, weil das vorher einfach nicht präsent war. Genau, also ich denke, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es groß über ein Spektrum von Leuten, die sich eh politisch interessieren, hinausgeht. Also das wahrscheinlich nicht, aber tatsächlich für das Spektrum, was da ist, ja, gibt es durchaus spannende Impulse und Inputs, die Leute vielleicht sonst vorher nicht gehabt haben, ja. Okay, um langsam zum Schluss zu kommen, was sind die Perspektiven? Wird es das nächste Jahr nochmal geben? Habt ihr schon neue Ideen, neue Dinge, die ihr ausprobieren möchtet? Also ich glaube, aus dem Erfolg jetzt auch beider Jahre, denke ich, wäre es schade, wenn wir es nächstes Jahr nicht nochmal machen. Aber tatsächlich, ja, also ganz persönlich bin ich erstmal froh, dass die Woche auch vorbei ist, weil es dann durchaus auch relativ viel zu tun gab. Und da wäre es schon auch manchmal cool, wenn sich noch mehr Leute auch einfach tatsächlich an der Organisation beteiligen, weil ja manchmal tatsächlich wir zwar vielleicht theoretisch irgendwie so eine Idee von einer gerechten, freiheitlichen Gesellschaft haben, aber dass das bedeutet, dass auch alle Sachen geteilt werden müssen, das heißt auch die Verantwortlichkeiten, ist manchmal offensichtlich noch nicht so ganz präsent. Aber ja, also ich denke eigentlich schon, dass es das nächstes Jahr wieder gibt, aber neue Ideen, mal gucken. Also klar, auf jeden, also ja, nee, also es gibt jetzt keine konkreten Ideen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es die nächstes Jahr wieder geben wird. Vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was du gerne hinzufügen würdest? Also wir haben dieses Jahr zum ersten Mal die Sachen auch aufgenommen, die Workshops. Nicht alle, aber so ein paar Vorträge. Das heißt, wir werden die dann auch später nochmal dokumentieren, dass auch Leute, die nicht da sein konnten, auch sich dann nochmal anhören können, weil genau, es einfach so ein Schade wäre, wenn jetzt, ich meine, es sind eine ganze Woche Vorträge, du kannst die halt auch nicht alle anhören und von, oder genau, deswegen ist es einfach cool sozusagen, das nochmal so ein bisschen dazu teilen, dieses Wissen, und das wird dann einfach auf der anarchistischen Netzwerkseite Dresden veröffentlicht werden, beziehungsweise auf der libertären Tageseite, aber ich sage jetzt mal die anarchistische Netzwerkseite, weil die einfacher ist. Und zwar ist die einfach and.notraces.net. Also no traces wie keine Spuren, halt in Englisch. Genau. Ja, ansonsten vielen Dank. Alles klar. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal.